lernen. Lernen sollen auch die Lehrlinge des Müllers in Ottfried Preußlers Roman Krabat. Sie lernen freilich nicht nur, wie man Getreide malt. Der Meister unterweist sie auch in schwarzer Magie. Dafür aber müssen sich die Schüler in Raben verwandeln und auf einer Stange Platz nehmen. Krabat beeilte sich, tappte zur Bodentür, öffnete. Licht drang von unten herauf. Im Hausflur hörte er Stimmen, das Klappern von Holzschuhen. Unruhe überkam ihn. Er zögerte, hielt den Atem an, doch dann gab er sich einen Ruck und drei Stufen auf einmal nehmend lief er hinunter. Am Ende des Flurs standen die 11 Gesellen. Die Tür zu der schwarzen Kammer stand offen. Der Meister saß hinter dem Tisch. Wie damals bei Krabats Ankunft lag wieder das dicke, in Leder eingebundene Buch vor ihm. Es fehlte auch nicht der Totenkopf mit der brennenden roten Kerze. Nur, dass der Meister jetzt nicht mehr bleich im Gesicht war, das hatte sich in der Zwischenzeit längst gegeben. »Tritt näher, Krabat!« Der Junge trat vor, an die Schwelle der schwarzen Kammer. Er war nicht mehr müde, er spürte auch keine Benommenheit mehr im Kopf und kein Herzklopfen. Eine Weile betrachtete ihn der Meister, dann hob er die linke und wandte sich den Gesellen zu, die im Flur standen. »Husch, auf die Stange!« Mit Krächzen und Flügelschlagen strichen 11 Raben an Krabat vorbei durch die Kammertür. Als er sich umschaute, waren die Müllerburschen verschwunden. Die Raben ließen sich in der hinteren linken Ecke des Raumes auf einer Stange nieder und blickten ihn an. Preußlers Krabat erschien erstmals 1971, ein Jahr nach Ted Hughes' großem Krähebuch. Die Raben spielen darin eine so große Rolle, dass wir sie schon auf dem Titelbild sehen, gemalt von Herbert Holzing, alle 12. Denn auch Krabat wird immer wieder in einen Raben verwandelt werden. Von Raben träumt der 14-jährige Krabat zu Anfang des Romans, als er durch die Gegend um Hoyerswerda zieht. Und eine Stimme hört er, die ihn zur Mühle in den Koselbruch ruft. Hier wird er auch zum Mühlenknappen. Erledigt mit den anderen 11 Jungen die schwere Arbeit und sieht einmal im Jahr einen unheimlichen Mann mit Hahnenkamm kommen, der eine namenlose Fracht zum Müller bringt. Ottfried Preußler verarbeitet in seinem Roman eine sorbische Sage, die erstmals um 1840 schriftlich festgehalten wurde. Der ungewöhnliche Name Krabat wurde damals auf die vermeintlich kroatische Herkunft des Mannes zurückgeführt. Im Namen Krabat aber steckt schon der Rabe selbst. Krabat. Preußler webt das Rabenmotiv noch dichter, indem er das Lehrbuch des Müllermeisters Korrektor nennt. Und im Korrektor steckt eben auch der Rabe, Korax. Krabat nun verliebt sich in ein Mädchen aus dem nächsten Dorf. Nach 3 Jahren als Lehrjunge und Geselle aber droht ihm, was in den Vorjahren 2 anderen Gesellen widerfuhr. Sie wurden dem Mann mit dem Hahnenkamm, dem Teufel, geopfert, damit der Müller weiterleben kann. Vor diesem Schicksal kann ihn nur die geliebte Kantorka retten, indem sie ihn in seiner Rabengestalt erkennt. Und ein Traum, den er träumt, nimmt seine Rettung vorweg. Fliegen, denkt Krabat. Auf Flügeln fliegen. Es wundert ihn, dass er nicht selber auf den Gedanken gekommen ist. Er verwandelt sich augenblicklich in einen Raben, wie er das jeden Freitag tut, breitet die Fittiche und erhebt sich vom Boden. Mit ein paar Flügelschlägen schwingt er sich über den Nebel empor und hält auf Schwarzkolm zu. Im Dorf scheint die Sonne. Zu seinen Füßen sieht er die Kantorka, wie sie am unteren Brunnen steht, eine Strohschüssel in der Hand und die Hühner füttert. Da streift ihn ein Schatten. Der Schrei eines Habichts gellt ihm ins Ohr. Dann hört er ein Sausen, ein Pfeifen. Im letzten Augenblick dreht er im scharfen Winkel nach rechts ab. Um Haaresbreite verfehlt ihn der Habicht. Er stößt ins Leere. Krabat weiß, dass es um sein Leben geht. Pfeilschnell, die Flügel angelegt, stürzt er sich in die Tiefe. Neben der Frau landet er, mitten im auseinanderstiebenden Hühnervolk. Auf dem Erdboden nimmt er Menschengestalt an. Nun ist er in Sicherheit. Blinzelnd schaut er zum Himmel empor. Der Habicht ist weg, ist verschwunden. Vielleicht hat er abgedreht. Da steht plötzlich der Meister am Brunnen. Zornig streckt er die Linke nach Krabat aus. Mitkommen, herrscht er ihn an. Warum? Fragt die Frau. Weil er mir gehört. Nein, sagt sie nur dieses eine Wort. Und das sagt sie auf eine Weise, bei der es kein Wenn und Aber gibt. Bekanntermaßen war es die Taube, die von Noah losgeschickt wurde und mit einem Ölzweig im Schnabel zurückkehrte, als Zeichen, dass die Sintflut vorbei und ein Leben an Land wieder möglich war. Weniger bekannt ist, dass Noah zuvor einen Rabenvogel losgeschickt hatte. In seinen 1787 erschienenen Zerstreuten Blättern schildert Johann Gottfried Herder die Szene folgendermaßen. Ängstlich blickte der Vater Noah aus seinem schwimmenden Kasten hinaus und wartete, bis die Wasser der Sintflut fielen. Kaum sahen der Berge Spitzen hervor, als er alles Gefieder um sich rief, aus ihnen einen Kundschafter der Welt zu wählen. »Wer«, sprach er, »unter euch, will mir Bote sein, ob unsere Rettung nahe ist?« Und siehe, da drängte sich vor allem der Rabe hervor mit seinem Geschrei. Nicht aus Treue zu Noah, noch aus Dienstbegier für seine eingeschlossenen Brüder, er witterte nur nach seiner scheußlichen Lieblingsspeise. Kaum war das Fenster geöffnet, so flog er hin und kehrte nicht wieder. Der Undankbare vergaß seines Retters und seines Geschäfts. Er hing am verwesenden Aase. Die Vegetarier-These war Herder offenbar nicht geläufig. Im Gegenteil. Sein Rabe hat während der Zeit auf der Arche einen wahren Heißhunger auf totes Fleisch entwickelt. Die Strafe für seine Treulosigkeit und seine Gier folgt auf dem Fuße. Aber die Rache blieb nicht aus. Noch war die Luft von giftigen Dämpfen voll und schwere Dünste hingen über den Leichen. Die benebelten ihm sein Gesicht und schwärzten noch dunkler seine dunklen Federn. Zur Strafe seiner Versessenheit ward ihm wie sein Auge so auch sein Gedächtnis düster. Selbst seine neugeborenen Jungen erkennet er nicht und genießt an ihnen keine Vaterfreude. Erschrocken über ihre Hässlichkeit flieht er hinweg und verlässet sie. Der Undankbare zeugt ein undankbar Geschlecht und muss des schönsten Lohnes entbehren, des Danks seiner Kinder. So Johann Gottfried Herders Version der Geschichte. Das Geschlecht der Raben aber kommt in der Bibel gar nicht so schlecht weg, wie man angesichts dieser Passage meinen mag. Im Gegenteil. Manche Exegeten sind der Meinung, dass Gott die Raben besonders am Herzen liegen. So heißt es im Buch Hiob. Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Und ganz ähnlich bei Lukas. Seht die Raben. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben keinen Keller und keine Scheune. Und Gott ernährt sie doch. Den Grund für Gottes besondere Liebe zu den Raben sieht das Yalkut Shimoni, ein Talmud-Kommentar aus dem 13. Jahrhundert, in der Rolle, die ein Rabe in der Zeit kurz nach der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies spielte. Als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hatte, standen Adam und Eva vor einer Aufgabe, die ihnen neu war. Abel musste bestattet werden. Aber da nie zuvor ein Mensch bestattet worden war, wussten seine Eltern nicht, was sie tun sollten. Da tötete ein Rabe einen Artgenossen, grub mit seinem Schnabel ein Loch in den Boden, legte den Rabenbruder hinein und schaufelte das Grab wieder zu. Jetzt wussten Adam und Eva, wie man ein Lebewesen beerdigt. Adam Aber es gibt noch eine andere Version der Geschichte von der Sintflut. Im Gilgamesch-Epos, das zeitlich vor dem Alten Testament verortet wird, ist es Utnapishtim, der eine Arche baut und so dem Tod durch Ertrinken entgeht. Utnapishtim landet an der Kuppe des Berges Nimush. Dort wartet er 7 Tage, bevor er eine Taube aussendet. Die aber findet kein Land und kehrt zurück zum Schiff. Daraufhin lässt er eine Schwalbe losfliegen, aber auch sie kehrt bald wieder zurück. Schließlich schickt er einen Raben aus, auf das er festes Land suche. Dieser Rabe nun bleibt fort. Und so weiß Utnapishtim, dass die Sintflut vorüber ist. Rabenvögel begleiten den Menschen seit Anbeginn. Unter ihren wachsamen Augen hat er sich zum aufrechten Gang erhoben. Unter ihren Augen hat er sich aufgemacht, um von der afrikanischen Savanne aus die Welt zu besiedeln. Kolkraben gehören zur Gattung der Korviden, ebenso wie Blauhär, Eichelhär, Elstern und alle Arten von Krähen. Die Amerikanerkrähe, die Saatkrähe, die östlich der Elbe heimische Nebelkrähe mit ihrem grau-schwarzen Gefieder und die westlich der Elbe heimische Rabenkrähe mit ihrem schwarzen Gefieder. Die Korviden wiederum gehören zur Ordnung der Passeriformes, der Sperlings- bzw. Singvögel. Auch wenn wir ihre Rufe nicht unbedingt als Gesang wahrnehmen und uns eine Verwandtschaft von Nachtigall und Nebelkrähe schwer vorstellen können. Aber Rabenvögel sind sehr sprachbegabt. Und vielleicht singen sie ja doch, nur auf eine Art und Weise, die uns verborgen ist. Doch dazu später mehr. Schon der Name der Krähe, ebenso wie der Name des Raben, gehen auf ihre Lautäußerungen zurück. Es sind onomatopoetische Wörter. Kra, kra macht die Krähe. Im Englischen heißt sie crow, was wiederum auf das altenglische crave zurückgeht, worin auch der Rabe anklingt, raven, im althochdeutschen ravan. Vögel sind über den ganzen Erdball verbreitet. Ausgenommen die Südspitze Südamerikas und die Gebiete in der Nähe der Pole. Sie leben in Wäldern wie in Wüstenregionen, in feuchten wie in trockenen Gebieten und fühlen sich auf Höhe des Meeresspiegels ebenso wohl wie in großen Höhen. So trifft man den in Afrika sehr verbreiteten Schildraben am Kilimandscharo noch auf 4500 Metern an. Wo der Mensch ist, sind auch Krähen. Es mag uns nicht bewusst sein, aber wir sind immer von Krähen umgeben. Deswegen erscheinen sie uns wahrscheinlich als vollkommen natürlicher Teil der Umgebung, weil sie immer da sind. Nur wenn große Schwärme lauthals rufen, wenn ein Falke oder Bussard aus ihrem Revier vertrieben werden soll, werden wir für einen kurzen Moment aufmerksam. Vielleicht auch, weil die Raben und Krähen, zumal in Städten, immer da sind. Wir sie als natürlichen Teil der Umgebung wahrnehmen, haben wir uns lange Zeit nicht mit ihrer Biologie und Soziologie beschäftigt. Zoologen haben sich häufig mit Vorliebe exotischen Tieren zugewandt. Als Kind schon findet man Löwen und Elefanten interessanter als Ratten und Tauben. Warum sollte es in späteren Jahren anders sein? Möglich ist aber auch, dass wir den Raben und Krähen in früheren Zeiten eine weitaus größere Bedeutung beigemessen haben als heutzutage. Die verschiedenen Erzählungen von der Sintflut deuten darauf hin. Und es gibt ein noch viel früheres Zeugnis für die Nähe des Menschen zu den Krähen. Ein Bild in der Höhle von Lascaux. Die Höhlenbilder in Lascaux gehören zu den ältesten, erhaltenen, von Menschenhand angefertigten Kunstwerken. Sie sind mindestens 15.000 Jahre alt und damit über 12.000 Jahre älter als die frühesten Überlieferungen der Sintflut. So oft man sich die Malereien in Lascaux auch anschaut, immer wieder staunt man über die enorme Kunstfertigkeit des steinzeitlichen Malers oder der Malerin. Die Szenen sind derart dynamisch und lebendig, dass man kaum glauben kann, wie alt die Bilder sind. Manche der abgebildeten Tiere sind sogar schon ausgestorben. Schwimmende Hirsche. Eine ganze Halle mit fast lebensgroßen Bildern von Rindern, zahlreiche naturgetreue Pferde. Eine der bemerkenswertesten Szenen, die sogenannte Schlachtszene, zeigt eine Jagd oder besser noch das Ende einer Jagd. Ein riesenhafter Bison ist von einem Speer getroffen. Seine Eingeweide hängen ihm heraus. Aber auch der Jäger scheint aus dem Kampf nicht als Sieger hervorgegangen zu sein. Er liegt wie tot zu Füßen des Bisons, wahrscheinlich niedergetrampelt, die Arme ausgebreitet, die vier Finger der Hände abgespreizt. Vier Finger? Das ist nicht die einzige Seltsamkeit. Der unglückliche Jäger hat zudem einen schnabelartigen Kopf, der verdächtig aussieht wie der Kopf einer Krähe. Entsprechend ist er als der Krähenmann bekannt. Und bekanntermaßen haben Krähen ebenfalls vier Finger oder Zehen. Neben ihm liegt oder steht ein Stab, auf dem ebenfalls ein gefiedertes Wesen steckt, ein Huhn oder eine Wachtel. Dieser Stab, aber auch der Vogelkopf oder die Vogelmaske des Mannes deuten darauf hin, dass es sich um eine Art Schamanen handeln könnte. Zudem hat er eine Erektion, die wie ein nach oben ausgerichteter Schnabel aussieht. Sind also Drogen im Spiel? Berauschende Substanzen, die mit der Jagd, mit einem auf Jagdglück zielenden Ritual verbunden sind? Gut möglich. Zumal der Bison nicht auf den Krähenmann, sondern, den Kopf nach hinten gewendet, verwundert auf die eigene Wunde im Unterleib blickt. Am linken Rand der Szene entfernt sich ein kleines Rhinoceros, wahrscheinlich ein ausgestorbenes Wollnashorn. Es ist mit dickerem Pinselstrich und realistischer gezeichnet als Bison und Krähenmann, also vielleicht erst nachträglich hinzugefügt. Aber vielleicht flieht es auch vor dem Traumjäger. Der Vogelmann in der Höhle von Lascaux dürfte die erste Darstellung eines Mischwesens aus Tier und Mensch sein, die wir kennen. Sehr viel später, um 3000 vor Christus, kommen erste Abbildungen des Gottes Horus auf, des Himmelsgottes der alten Ägypter. Dieser Gott Horus wird als Mensch mit Falkenkopf dargestellt. Der Krähenmann von Lascaux allerdings weist weit voraus auf die Trickstergestalten der indigenen Kulturen Nordamerikas, die immer auch verbunden sind mit großer sexueller Potenz. Aber auch dazu später mehr. Der berühmteste sprechende Rabe ist zweifellos jener in jenem gleichnamigen Gedicht von Edgar Allan Poe, auch wenn der Rabe nur ein einziges Wort äußert. Through my sleeping, I heard a tapping. Riss das Fenster auf, jetzt unter, und herein stolziert, o Wunder, ein gewaltger, hochbejahrter Rabe schwirrend zu mir her. Flog mit mächt'gen Flügelstreichen, ohne Gruß und Dankeszeichen, stolz und stattlich sondergleichen, nach der Türe hoch und her. Flog nach einer Pallasbüste ob der Türe hoch und her, setzte sich, und sonst nichts mehr. Und trotz meiner Trauer brachte er dahin mich, dass ich lachte. So gesetzt und gravitätisch herrscht auf meiner Büste er. Ob auch alt und nah dem Grabe, sprach ich, bist kein feiger Knabe, grimmer, glattgeschorner Rabe, der du kamst vom Schatten her. Sprich, welch stolzen Namen führst du in der Nacht plutonschem Heer? Sprach der Rabe, nimmermehr. In der deutschen Übersetzung von Karl Theodor Eben nennt das lyrische Ich den Raben einen Gram-Propheten. Niemals, nimmermehr wird sich der dunkle Schatten der Trauer um die geliebte verstorbene Lenore wieder von ihm lösen, so die Vorhersage des Raben, der selbst nichts anderes ist als der Inbegriff der Todestrauer. Im alten Rom genossen Rabenvögel allgemein großes Ansehen. Nicht zuletzt auch, weil ihnen besondere Treue nachgesagt wurde. Plutarch schreibt in seinem Dialog Gryllus oder dass die unvernünftigen Tiere Vernunft haben. Einmal habe Odysseus im Gespräch mit einem Schwein namens Gryllus die Überlegenheit der menschlichen Rasse behauptet. Da erwiderte das schlaue Schwein, über Penelopes Treue, die lediglich 20 Jahre währte, würden Krähen schallend lachen. Denn eine Krähe, die ihren Partner verliert, würde nicht nur wenige Jahre allein bleiben, sondern 9 Generationen lang. Krähen seien also weitaus tugendhafter als Menschen. Rabenvögel waren auch aus einem anderen Grund bei den alten Römern positiv konnotiert. Ihre Rufe erinnerten sie an das Wort Kras, lateinisch für Morgen. In der Antike und darüber hinaus treten Raben und Krähen immer wieder als sogenannte Auguralvögel auf. Vögel, an deren Verhalten sich die Zukunft ablesen lässt. Für die Wikinger vermochten Raben den Tod vorauszusagen. Krächzte ein Rabe direkt vor einer Haustür, war es, so glaubte man, um deren Bewohner nicht gut bestellt. Zogen Wikinger in die Schlacht, führten sie einen Banner mit sich, das einen Raben mit ausgebreiteten Flügeln darstellte. Es zeigte ihren Feinden an, dass der Tod auf sie zukam. Schon in den Geschichten um die Sintflut besitzt der Rabe prophetische Qualitäten. In der nordischen Floki-Saga nun schickt der Seemann Floki einen Raben aus, segelt ihm hinterher und entdeckt auf diese Weise Island. Man nennt Floki auch Rabenfloki, weil er immer 3 Raben mit sich führte. Einen Raben mehr also als der nordische Gott Odin. 2 Raben sitzen auf Odins Schultern und sagen ihm alles ins Ohr, was sie sehen und hören. Sie heißen Hugin und Munin. Bei Tagesanbruch entsendet er sie, um über die ganze Welt zu fliegen, und zur Frühstückszeit kehren sie zurück. Von ihnen erfährt er viele Neuigkeiten. So heißt es bei Snorri Sturluson, dem isländischen Dichter des 13. Jahrhunderts, Autor der Snorra-Edda, einer der wichtigsten Quellen zur nordischen Mythologie. Bernd Heinrich fasst die Beziehung zwischen Odin und seinen Raben folgendermaßen zusammen. In einer biologischen Symbiose gleicht ein Organismus in der Regel eine Schwäche oder einen Mangel des oder der anderen aus. Wenn wir vom Modell der Symbiose ausgehen, dann hatte Odin, der Vater aller Menschen und Götter, in menschlicher Gestalt durchaus Schwächen, die kompensiert werden mussten. Für sich betrachtet fehlte es ihm an Tiefenwahrnehmung, da er einäugig war. Außerdem war er unwissend und vergesslich. Diese Schwächen glichen seine Raben aus: Hugin, Gedanke, und Munin, Gedächtnis, die ein Teil von ihm waren. Sie hockten auf seinen Schultern und unternahmen jeden Tag Erkundungsflüge bis an die Grenzen der Welt. Abends kehrten sie zurück und berichteten, was es Neues gab. Odins Raben werden später auch im Ring der Nibelungen von Richard Wagner eine Rolle spielen. Erst einmal aber verlagert sich die in früheren Zeiten vornehmlich positive Konnotation des Raben als prophetisches Wesen, als Symbol der Weisheit, als treues und sprachbegabtes Tier hin zu einer weniger freundlichen Sicht. Rabenvögel werden zunehmend mit dem Tod in Verbindung gebracht. Als böses Omen wurde die Gegenwart von Rabenvögeln schon von den Wikingern empfunden. Zur selben Zeit, als die Wikinger Island entdeckten und entlang der europäischen Küsten auf Beutezug gingen, entstand auf den britischen Inseln das Epos Beowulf. Und auch darin ist von Raben die Rede. Es war wie das Elend eines alten Mannes, der nach einem langen Leben mit ansehen musste, wie der Leichnam seines Sohnes am Galgen baumelte. Er klagte und weinte um seinen Jungen, während Raben von ihm speisten. Bezeichnenderweise gibt es in Beowulf eine weitere Szene, in der Raben auftreten, dort aber als fröhliche Verkünder eines neuen Tages. Diese uneinheitliche Sicht auf die Vögel hat die Beowulf-Forschung verwirrt. Dabei markiert sie genau den Wandel von einem eher positiven zu einem überwiegend negativen Blick auf Rabenvögel, der sich im Laufe des Mittelalters und der frühen Neuzeit vollzieht. In der bildenden Kunst werden Rabenvögel und Galgen zu einem festen Topos. Interessanterweise, so hält der Kulturwissenschaftler Boria Sachs fest, fehlen sie auf den Abbildungen des gekreuzigten Jesus gänzlich. Man hätte solch eine Schändung, davon ist auszugehen, nicht den Raben und Krähen, sondern dem Künstler angelastet. So vermieden Maler es, Rabenvögel gemeinsam mit dem sterbenden Christus oder anderen Märtyrern auf dasselbe Bild zu setzen. Anders auf Darstellungen der Kriege. Sie sind ohne Raben kaum vorstellbar. Peter Bruegel der Ältere etwa malte einen Karren voller Totenschädel, der von einem dürren Klepper gezogen wird. Auf dem armen Gaul sitzt ein Skelett und neben dem Skelett ein Rabe. Auch in Shakespeares Othello sind Raben Vorboten des Todes. Bei Gott, mit Freuden hätte ich das vergessen. Du sagtest, oh, es schwebt um mein Gedächtnis, so wie der Rab um ein verpestet Haus, Verderben dräunt, er habe jenes Tuch. Und auch in Macbeth sind sie gegenwärtig in jenem Moment, in dem Lady Macbeth den Mord an König Duncan plant. Selbst der Rab ist heiser, der Duncans schicksalsvollen Eingang krächzt unter mein Dach. Kommt, Geister, die ihr lauscht auf Mordgedanken und entweibt mich hier. Füllt mich von Wirbel bis zur Zeh randvoll mit wilder Grausamkeit. Verdickt mein Blut, sperrt jeden Weg und Eingang dem Erbarmen, dass kein anklopfend Mahnen der Natur den grimmen Vorsatz lähmt, noch friedlich hemmt vom Mord die Hand. Ein Ein halbes Jahrhundert nach dem Tod William Shakespeares kam es in London zum großen Brand. Ein Feuer in einer Bäckerei westlich des Tower of London griff auf die umliegenden Häuser über, setzte sich immer weiter fort und konnte tagelang nicht aufgehalten werden. 13.000 Gebäude fielen ihm zum Opfer. Zahlreiche Menschen, so heißt es mitunter, starben. Da die Überlebenden nicht mit ansehen wollten, wie ihre Angehörigen von Raben gefressen wurden, forderten sie den König auf, diese auszurotten. Charles II. Aber entsann sich einer alten Legende, nach der Raben das Königtum beschützten. Da freilebende Raben in der im wahrsten Sinne aufgeheizten Stimmung geringe Überlebenschancen hatten, befahl er, 6 zahme Raben im Tower von London zu halten. Ganz verschwunden ist der gute Rabe freilich nicht. So wird er nicht allein als Galgenvogel und Aasfresser dargestellt. Auf einem Holzschnitt von Dürer sieht man ihn ebenso wie auf einem prachtvollen Gemälde von Diego Velázquez, wie er Einsiedler mit Brot versorgt. Er wird ebenso mit Gott wie mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Raben, und jetzt sind wirklich nur Raben, nicht die Krähen gemeint, sind also hoffnungslos überkodiert. Der Germanist Ernst Osterkamp schreibt in einem unveröffentlichten Vortrag über den Raben als literarische Figur: Sie sind, seit sie in die literarische Überlieferungsgeschichte der Menschheit Eingang gefunden haben, so mit Bedeutungen überfrachtet worden, dass sie in der neueren Literatur gleichsam flügellahm wurden. Literarisch fluguntauglich, wie die Raben des Tower mit ihren gestutzten Flügeln fluguntauglich sind. Und nun hocken die von Bedeutungen schwer verkrusteten Raben unbeweglich da und warten panisch auf den nächsten literarischen Fuchs, der ihnen endgültig den Garaus macht, dadurch, dass er ihnen weniger bedeutungsbefrachtete Vögel wie den Pinguin oder die Meise vorzieht. Wie hartnäckig Legenden sind, zeigt Osterkamp schon mit Blick auf die Raben im Tower von London. Eine erste bildliche Darstellung der Tower-Raben ist erst für das Jahr 1883 nachgewiesen. Schriftlich wurde die Legende von Charles II., der sich an die sein Königtum beschützende Funktion der Raben erinnert, gar erst 1944 fixiert. In einer Zeit also, als die englische Monarchie von deutschen Bomben bedroht wurde. Und man könnte der Legende einen weiteren Kratzer hinzufügen. Beim großen Brand von London nämlich hat es nur wenige Opfer gegeben. Auf jeden Fall nicht so viele, dass sich ganze Rabenvölker und Krähenschwärme hätten an ihnen gütlich tun können. Der Rabe, so Osterkamp, ächzt unter seiner Überkodierung. Wie aber lässt sich der Rabe literarisch retten? Das 19. Jahrhundert hat 3 Antworten auf diese Frage gefunden. Er wird zur Metapher, zum Medium und zu einem artistischen Instrument. Wie aus dem mythisch aufgeladenen, überkomplexen Raben eine geradlinige Metapher wird, zeigt Osterkamp, indem er eine Episode aus den deutschen Volkssagen des Adelbert von Chamisso Revue passieren lässt. Das 2. dieser in Nibelungenversen verfassten Gedichte erzählt von der versunkenen Burg, auf der einst 3 Raubherren mit ihrer Buhle als aristokratische Sozialdarwinisten lebten. In Blut und Lust und Sünden, in Stolz und Üppigkeit. Und nun erzählt Chamisso, wie die Raubherren wieder einmal einen Kaufmannstross sichten und ihnen darauf ihre Buhle, wohlgemerkt, eine für 3, aufträgt, ihr nicht nur Gold und Edelsteine, sondern auch Singvögel mitzubringen, deren Zwitschern ihr Ohr erfreut. Diese an sich nicht unsympathische Bitte aber stellt sich im Verlauf des Gedichts als grauenerregende Infamie heraus. Denn mit Singvögeln meint die Buhle Gefangene und mit Zwitschern deren Verzweiflungsschreie aus der Tiefe des Verlieses, aus dem sich die Verhungernden nur befreien können, indem sie sich schreiend in den Abgrund stürzen. Die Singvögel sind also Metaphern für das absolute Grauen. Versorgt mit Singevögeln aufs Neu den Rosenhag, dass ich an ihrem Zwitschern mein Ohr erfreuen mag. Man sieht erneut, Chamisso ist ein Dichter der Extreme. In eine Metapher verwandelt er nach den Singvögeln im nächsten Schritt auch den Raben. Ein alter Priester versucht den Rittern händeringend ins Gewissen zu reden, worauf er die höhnische Antwort erhält: Du willst der Rabe sein. Es ist klar, was mit dieser metaphorischen Verwandlung des Priesters in einen Raben gemeint ist. Die Metapher antizipiert den Todesschrei des in sein schwarzes Gewand gehüllten Priesters beim Sturz in den Abgrund. Was der Raubritter dabei nicht bedenkt, ist aber, dass Metaphern ein Eigenleben führen. Indem er den alten Priester in einen Raben verwandelt, verwandelt er ihn bei Chamisso zugleich in den Auguralvogel des Mythos, dessen im Schrei ausgestoßene Botschaft aber verkündet den Absturz einer Aristokratie, die die Zeichen der Zeit nicht zu lesen gelernt hat und weiterhin ihre parasitäre Existenz zu führen gedenkt in die welthistorische Bedeutungslosigkeit. Als der Priester in den Schlund geworfen werden soll, versinkt plötzlich flammensprühend die ganze Burg und mit ihr all ihre Bewohner. Der grandiose Lakonismus von Chamissos Schlussstrophe aber bezeugt, dass die Botschaft des Raben vom Untergang der Aristokratie eingetreten ist, so wie sie für alle Standesgenossen der Bewohner dieser Burg eintreten wird. Du forschest nach der Stätte, wo einst die Stolze stand. Du fragest nach dem Namen, wie jene sonst benannt? Vergebliches Beginnen. Es waltet das Gericht. Vergessen und verschollen. Die Sage weiß es nicht. Der Rabe wird bei Adelbert von Chamisso also zu einer Metapher für das nahende Ende einer politischen Weltordnung. Zum Medium wird der Rabe für den Germanisten Ernst Osterkamp in Wagners Ring des Nibelungen. Niemand habe den Raben ihre mythische Potenz so gründlich genommen wie Wagner. Über eine Szene der Götterdämmerung schreibt er: Siegfried, der erhoffte Erlöser, aus der bindenden Kraft der modernen, ökonomischen und juristischen Verträge, liegt tot auf dem Scheiterhaufen, den Brünnhilde nun entzündet, bevor sie den Ring als Zeichen der Versöhnung mit der Natur an die Rheintöchter zurückgibt und sich selbst zu Siegfried in den Scheiterhaufen stürzt. Bevor dies aber geschieht, schickt sie die Raben, deren Rauschen dasjenige der Medien ist, in die noch keine Nachricht eingespeist worden ist, mit der Botschaft von Siegfrieds Tod nach Walhall, wohin sie die Raben und auch den Feuergott Loge beordern lässt, damit ihr die Burg in Brand setzt. So hören wir denn noch einmal das Rauschen der Raben. Auch deine Raben hör ich rauschen. Danach hören wir im Befehl der Brünnhilde, fliegt heim, ihr Raben, noch einmal den Schrei der Vögel. Und dann, nachdem, wie es die Regieanweisung vorschreibt, zwei Raben vom Ufer aufgeflogen und nach dem Hintergrunde zu verschwunden sind, wo bald Walhall in Flammen stehen wird, hören wir im Orchester das Schwirren der Rabenschwingen, das vom Flirren der Telegraphendrähte nicht mehr zu unterscheiden ist. Was die Frauen und Männer, wie es in der letzten Regieanweisung heißt, in sprachloser Erschütterung sehen, ist die Zerstörung des Mythos und seine Ersetzung durch die Nachrichtenströme des 19. Jahrhunderts, deren Medien Wagners Raben repräsentieren. Schließlich führt Ernst Osterkamp den Weg der poetischen Rationalisierung an, mit dem der Rabe gegen den Mythos immunisiert werden kann. Er findet ihn in Edgar Allan Poes berühmten Rabengedicht oder vielmehr in Poes Aufsatz »Die Philosophie der Komposition«, in dem Poe darlegt, mit welcher Berechnung er gerade eben den Raben eingesetzt hat. Das Gedicht erzählt in 18 kompliziert gebauten Strophen mit jeweils 6 Versen von dem nächtlichen Besuch eines Raben bei einem einsam in seinem Zimmer meditierenden Gelehrten, den die Trauer um seine verstorbene Geliebte Lenore nicht zur Ruhe kommen lässt. Auf jede Frage des Erzählers aber antwortet der Rabe am Strophenende Nevermore. Schlüssig begründet Poe, wie er sein Ziel poetischer Schönheit und den Ton wehmutsvoller Trauer dadurch realisiert, dass er sich für einen Refrain entscheidet, zu dessen Sprecher er, um Monotonie und Variation zu vereinbaren, einen Vogel wählt, wobei der Ton der Trauer zur Entscheidung einerseits für den Refrain Nevermore, andererseits für einen Raben als Sprecher führt. Hierdurch ward ich also unmittelbar auf ein nicht mit Vernunft begabtes Wesen, der Sprache fähiges Geschöpf hingeführt. Und sehr natürlich fiel mir zuerst ein Papagei ein, der aber sofort wieder durch einen Raben als ein gleichfalls der Sprache fähiges und ungleich mehr dem beabsichtigten Tone entsprechendes Tier verdrängt ward. Poe weiß natürlich genau, dass der Rabe ein Vogel von ominöser Bedeutung ist. Er kalkuliert also sehr bewusst auch dessen mythische Bedeutungen in sein Gedicht ein, tut dies aber nun nicht mehr dadurch, dass er den Mythos vom Prophetenvogel bestätigt, sondern indem er ihn im Sinne des Rationalismus seiner Zeit auf psychologisch höchst raffinierte Weise unterläuft. Indem er das Ich, das an die unheilbringende Bedeutung des Vogels keineswegs glaubt, ein wahnwitziges Vergnügen daran finden lässt, seine Fragen so zu stellen, dass ihm das Erwartete nimmermehr die reizvollste, weil unerträglichste Trauer gewährt. Ernst Osterkamp wirft noch einen Blick über das 19. Jahrhundert hinaus in die Literatur des frühen 20. Jahrhunderts. Hier feiert die alte Bedeutungshuberei um den Raben, stellt er fest, wieder fröhliche Urständ und fällt hinter die geschickten Dekonstruktionen des Mythos bei Chamisso, Poe und Wagner zurück. Schuld daran ist der Krieg. Der Erste Weltkrieg, in dem die Leichen wieder zuhauf auf den Feldern liegen und mit den leichenflatternden Raben auch ihre alten Bedeutungsschichten wieder in der Luft liegen, ob bei Georg Trakl oder bei Karl Kraus. Das 20. Jahrhundert aber wird das Jahrhundert der Rabenvögel. Es waren nicht nur Kolkraben, die sich über die Leichen auf den Schlachtfeldern des 20. Jahrhunderts hermachten, es waren alle Arten von Rabenvögel. In der Literatur, in der bildenden Kunst und in der neuen Kunst des Films wurde kaum noch ein Unterschied gemacht zwischen dem emblematischen, einzelgängerischen Raben und den in Gruppen und Schwärmen auftretenden Raben und Nebelkrähen. Gerade in Spielfilmen sind sie immer wieder Boten des kommenden Todes, gefiederte Symbole des nahenden Unheils, sei es in Alfred Hitchcocks Die Vögel von 1963, sei es 60 Jahre später in 28 Years Later. In Alec Garlands dystopischer Zombie-Saga picken die Krähen ebenso an den Leichen wie in Kraus' Letzten Tagen der Menschheit oder in Georg Trakls Gedicht Die Raben. Wenig Neues also im Bereich der Todessymbolik. Erstmals aufgezeichnet wurde die Krabat-Sage zu einer Zeit, als mit der Romantik ein vermehrtes Interesse am deutschen Sagen- und Märchenschatz aufkam. Auch die Gebrüder Grimm sammelten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre Kinder- und Hausmärchen. Und in vielen davon spielen Raben und Krähen eine Rolle. Am bekanntesten ist wohl das Märchen von den 7 Raben. Ein Mann hatte 7 Söhne und immer noch kein Töchterchen, so sehr er sich's auch wünschte. Endlich gab ihm seine Frau wieder gute Hoffnung zu einem Kinde, und wie's zur Welt kam, war es auch ein Mädchen. Die Freude war groß, aber das Kind war schmächtig und klein und sollte wegen seiner Schwachheit die Nottaufe haben. Der Vater schickte einen der Knaben, eilends zur Quelle, Taufwasser zu holen. Die anderen 6 liefen mit, und weil jeder der Erste beim Schöpfen sein wollte, so fiel ihnen der Krug in den Brunnen. Da standen sie und wussten nicht, was sie tun sollten, und keiner getraute sich heim.